Jesus, und wir sehen, dass diese Liebesströme, die von seinem Thron kommen, der manche noch außen abperlen, aber er möchte, dass sie innen, in deinem Innern, dich durchtränken. Lass es einfach zu. Lass es zu, dass diese Liebesströme und diese Freudenströme dich in deinem Inneren durchdringen und durchtränken. Nicht nur außen, sondern dein Inneres. Dann atmest du auf. Diese Ströme, sie gehen durch unser Inneres. Durch unser Inneres. Blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Kannst du es innen sehen in dir? Wie diese Ströme durch dein Inneres gehen, deine Seele und durch deinen Körper, auch durch jede Zelle. Diese Liebesströme, alles wird geflutet. Alles wird geflutet von seiner Liebe, von seinen Strömen. Halleluja. Also diese Fluten jetzt im Äußeren, die sind ein Zeichen für das, was Gott tun wird. Sie sind schon, glaube ich, ein Gerichtszeichen. Und wir bitten den Herrn echt um Vergebung, weil ich glaube, es ist auch ein Zeichen, dass die Erde die Sünde nicht ertragen kann und sich auch wehrt. Und Herr, wir bitten dich um Vergebung für die Sünde in unserem Land. Und wo deshalb Unheil auch geschieht in manchen Regionen. Wir bitten dich um Vergebung, Herr. Dass du kommst und dass du die Sünde wegnimmst mit deinem Blut und dass du vergibst. Und wir nehmen das an, Herr, im Glauben. Wir danken dir, dass es jetzt wirklich gestoppt ist. Überall. Diese Fluten im Äußeren, die zu viel sind. Und gleichzeitig nehmen wir das auch als prophetischen Vorboten für Wasser, was du ausgießt, was du ausgießt, was du ausgießt auf unser Land. Halleluja. Oh, was du ausgießt auf Mitteleuropa. Oh, Halleluja, nimm das mal, nimm das mal. Geh mal da mit, Halleluja. Herr, wir nehmen das. Wir nehmen das als prophetisches Zeichen, Herr, für das, was du tust. Halleluja, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich. Halleluja. Oh, Halleluja, auch in der Ukraine. Flute, wir sagen, Heiliger Geist, flute unsere Länder. Flute unsere Länder. Und nicht nur mit einem Rinnsal, sondern flute unsere Länder wirklich mit Hochwasser. Wir brauchen von dir Hochwasser. Wir sagen wirklich, wir proklamieren Hochwasser des Heiligen Geistes. Hochwasser des Heiligen Geistes. Dass alles unter Wasser gesetzt wird. Alles unter Wasser des Heiligen Geistes. Alles wird unter Wasser gesetzt. Von dir, Herr. Oh, flute! Flute, Heiliger Geist. Flute! Oh, flute! Flute, Heiliger Geist. Flute unsere Städte. Flute unsere Dörfer. Flute jedes Haus und jedes Herz. Danke, Herr. Danke, dass wir auf die stärksten Zeiten zugehen. Eine Ausgießung, wie wir sie noch nie erlebt haben zu unserer Lebzeit. Herr, ich danke dir, dass es auf dem Vormarsch ist. Wir danken dir, dass es unaufhaltsam ist und dass es nicht zu stoppen ist. Herr, du bist nicht zu stoppen. Du bist nicht zu stoppen. Du bist nicht zu stoppen. Sein. Wenn du das auf dem Herzen hast, dann prophezei wirklich da rein. Komm hierher. Prophezei da herein. Prophezei da rein. In diese Situation. Halleluja. In diese Erweckung. In diese Erweckung hinein. Halleluja. Halleluja. Shakababa. wirklich, das ist die stärkste Ausgießung, die dieses Land je gesehen hat, sein wird. Halleluja. Die stärkste Ausgießung, die dieses Land je gesehen hat. Halleluja. Stärker als die Reformation. Herr, ich danke dir, dass es stärker sein wird als die Reformation. Stärker, stärker. Sag mal stärker. Stärker. Stärker. Kannst du es vor Augen sehen? Kannst du es vor Augen sehen? Wir gehen da voll rein. Wir gehen da voll rein. Wir gehen da voll rein in diese Flut. In diese Flut. Es ist unaufhaltsam, es ist unaufhaltsam. Es kommt und niemand, niemand, niemand, niemand kann es stoppen. Es kommt, es kommt, es kommt. Der Feind ist besiegt, er ist besiegt. Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und seine Herrlichkeit wird sichtbar in diesem Land, wird sichtbar in Österreich, in der Schweiz, wird sichtbar in der ganzen Welt. Die größte Ernte, sie kommt, sie kommt. Sie kommt, bleib im Glauben stehen, halt fest, sprich und proklamiere, es kommt, es ist nicht mehr zu stoppen, es ist zu spät für den Feind. Amen. Oh, Halleluja, Halleluja. Alle Schranke in der Gemeinde überschwimmt. Es wird keine Grenze mehr geben. Die Enten werden zusammenkommen. Seine Kinder werden schwimmen im Wasser des Geistes. Das Ende, wir proklamieren das Ende dieser verschiedenen Leute, die sich da in verschiedene Ecke verstecken. Jetzt ist das Ende. Ende des Verstecken. Ende des Verstecken. Das Wasser steigt in seinem Leib. In Jesu Name, es wird kommen. Wasser des Geistes. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, danke, Jesus. Dass du nicht gereust, was du berufen hast und dass du das zum Ende führst. Und die Widerstände, die vielleicht noch so sich hier stellen wollen, sind hinweggeblasen in Jesu Namen. Ich proklamiere es. Danke, Jesus, dass du hervorkommst mit Power und mit Vollmacht und deine Herrlichkeit alles hinwegfegt, was ich jetzt noch versucht groß zu machen. Danke, Jesus. Du gereust keine Berufung und die kommt in Existenz. Der Plan, den du hast mit Deutschland, mit Österreich, mit der Schweiz, kommt in Existenz. Danke. Und das ist die Wahrheit. Und das proklamiere ich. Und deine Liebe hat den Sieg. Ja, Herr, ich danke dir wirklich für die Liebesreformation in diesem Land, Herr. Ich prophezei wirklich, dass deine Liebe über dieses Land drüber fließt, Herr. Dass deine wahre Liebe jede Sünde wegnimmt, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe die Augen öffnet, Herr. Danke, Herr, dass sie beginnt bei der Gemeinde, bei der Kirche, Herr. Dass die Gemeinde, ja, sich lieben, Herr. Dass alles weggeht unter den Geschwistern, Herr. Sondern dass Liebe ist, dass deine Bände der Liebe uns zusammenziehen, Herr. Dass keine Trennung mehr besteht zwischen uns, Herr. Und dass wir deine Liebe in die Kinder hier bringen, in das Volk bringen, nach Deutschland bringen, Herr. Ich prophezei eine Liebesrevolution in diesem Land, Herr. Deine Liebe verändert dieses Land. Deine Liebe, Herr, in Jesu Namen. Amen. Vater, ich danke dir, dass alle Schranken für dein Wasser von deinem Thron, dass die niederbrechen und dass das Wasser von Stuttgart in den Kessel, von Filderstadt in den Kessel von Stuttgart fließt, diesen Kessel komplett auffüllt und dann über die Berge ins Umland geht und alles überschwemmt, Stück für Stück das ganze Land Deutschland überschwemmt und an den Grenzen nie Halt macht, sondern immer weiter fließt, weil immer mehr nachkommt in Jesu Namen. Und wie das Wasser steigt, prophezei ich wie in den Tagen Noah. Das Böse wird weggenommen aus der Erde, das Böse wird weggenommen aus Deutschland und die Sanftmütigen werden das Reich ererben. Danke, Herr. Für deine ewigen Pläne. Wir sagen, sie kommen alle samt in Existenz. Sag mal zusammen, sagen wir mal zusammen, sie kommen alle samt in Existenz. Herr, deine guten und perfekten Pläne. Halleluja. Danke, Herr. Hören wir das Wort von unserer wunderbaren Astrid. So gut. Einfach nur gut. Weißt du, wir leben nicht mehr auf dieser Erde. Wir werden nicht mehr vom Sichtbaren bestimmt. Sondern wir leben im Himmel. Und Gott gießt seinen Geist aus. Seine Gegenwart wird immer mächtiger. Er manifestiert sich immer mehr und mehr hier auf dieser Erde. Und je mehr er sich ausgießt, umso hungriger werden wir. Ich merke das in letzter Zeit so sehr. Ich bin hungrig nach mehr. Es ist wirklich eine Sucht nach mehr. Nach mehr von meinem wunderbaren Herrn. Und ich bin sicher, dir geht's genauso. Wenn wir seine Gegenwart erfahren, das ist das Beste, was es gibt. Da weißt du einfach, alles ist gut. Mein Herr hat alles unter Kontrolle. Egal, wie es aussieht im Leben, in meinem Leben, wie es aussieht in der Welt. Mein Herr hat alles unter Kontrolle. Oh, und weißt du, was er möchte? Was deine Aufgabe ist? Sein Reich auf dieser Erde und in deinem Leben zu kultivieren. Hunger zu haben nach mehr von seiner Gegenwart. Hunger zu haben nach mehr von ihm. Ihn noch tiefer kennenzulernen. Oh, weißt du, das ist eine Sehnsucht in deinem Herzen. Du liebst deinen Herrn und Gott, der dich erlöst hat, der dich befreit hat. Und du willst ihn immer tiefer und tiefer kennenlernen. Oh, weißt du, Gott will nicht, dass du ihn tiefer und tiefer kennenlernst, weil er arrogant ist oder sonst was. Gott ist Liebe. Er will es zu deinem Besten. Weil wenn du ihn immer tiefer kennenlernst, dann bekommst du ein Bewusstsein. Es ist so wichtig, dass du dir bewusst bist, was Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat. Dass es nicht mehr zu toppen ist, dass du seinem Erlösungswerk aus dir selbst nichts mehr hinzufügen kannst, dass alles vollbracht ist, dass dein Herr gut ist, dass er Liebe ist, dass er das Beste für dich im Sinn hat, dass er die besten Pläne für dein Leben hat Und dass er will, dass du hervorkommst in deiner Berufung, die schon seit Anbeginn der Zeit feststeht. Er will, dass du in seinen Wegen gehst. Und wie können wir am besten in seinen Wegen gehen? Indem wir auf unseren Herrn schauen, indem wir uns auf ihn ausrichten, indem wir sein Reich in unserem Leben kultivieren. Und das ist auch eine Entscheidung, die wir treffen. Und die treffen wir nicht nur einmal, sondern die treffen wir mehrmals, oftmals jeden Tag. Für was entscheide ich mich? Für das Sichtbare? Fürs Meckern? Fürs Motzen? Fürs Jammern? Ist doch alles so schlimm? Ist doch alles so schrecklich? Oder entscheiden wir uns, nein, ich trete einen Schritt raus. Raus aus dem Sichtbaren, raus aus dem Natürlichen. Ich vertraue meinem Herrn. Ich glaube ihm. Ich glaube ihm. Ich glaube einfach seinem Wort. Ich zerdenk's nicht mehr mit meinem Verstand, sondern ich meditiere über das Wort. Ich esse das Wort. Ich nehme das Wort persönlich. Weißt du, Jesus ist für dich persönlich ans Kreuz gegangen. Er ist für dich persönlich gestorben. Und sein Wort ist für dich persönlich. Und ich möchte dich ermutigen, lies das Wort in der Ich-Form. Das ist so, so stark. Oh, das ist der Hammer. Also ich lese gerade Kolosser und ich lerne ein paar Verse jetzt auswendig in der Ich-Form. Und ich komm nicht weg, weil das ist so tief, ja. Zum Beispiel, ich bitte dich, Herr, mein Gott, mein wunderbarer Herr. Weißt du, da beginnst du schon Gott zu loben und zu preisen, dass du mir durch deinen Geist alle Weisheit und Einsicht schenkst, die ich brauche. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, mein Kopf ist total, total leer. Genau, damit ich deinen Willen in vollem Umfang erkenne. Weißt du, und das ist so tief. Und das können wir unseren Herrn jeden Tag bitten, dass wir seine Weisheit und seine Einsicht brauchen. Und du weißt ja, wenn wir bitten, dann gibt es uns. Dann bekommen wir seine Weisheit, seine Einsicht. Nicht unsere menschliche Weisheit, die so begrenzt ist. Nicht unsere menschliche Einsicht, die so in so einem Kästchen ist, so wie der Verstand, sondern seine Weisheit und seine Einsicht. Und das Wort, weißt du, das Wort ist Jesus. Wenn du sagst, ich liebe dich, Jesus, ich folge dir nach, Jesus, ich glaube dir, Jesus, dann heißt es auch, ich liebe dein Wort, ich glaube deinem Wort und ich folge deinem Wort. Ich bin gehorsam und Glaube ist gehorsam. Einfach gehorsam sein, einfach glauben. Weißt du, wie leicht werden wir immer versucht, irgendwas zu glauben, was in dieser Welt als Wahrheit dargestellt wird. Aber wie viel stärker ist doch die Wahrheit des Reiches Gottes. Und es ist eine Entscheidung, die wir treffen mit unserem Herzen, indem wir sagen, Herr, ich entscheide mich, sprich's mal nach, Herr, ich entscheide mich, dir zu glauben. Nicht mehr so viel auf das Sichtbare zu schauen, sondern deine Wahrheit in meinem Leben zu kultivieren. Weißt du, und kultivieren heißt, es anzuwenden, es zu pflegen, es zu wertschätzen. Pflege das, was Gott dir geschenkt hat. Pflege es. Es ist so kostbar. Es ist so wertvoll. Es ist unbeschreiblich. Und das hast du geschenkt bekommen. Aus lauter Gnade. Aus lauter Liebe. Und lasst uns wirklich dieses Reich Gottes auf der Erde kultivieren. Mehr als jemals zuvor. Lasst uns vorangehen, unseren Blick auf Jesus gerichtet. Ihn an erste Stelle zu setzen in unserem Leben, nach dem Reich Gottes trachten, wie es heißt in seinem Wort. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Dann kommen die Wunder hervor. Dann kommen die Zeichen hervor, wenn wir loslassen und nach ihm trachten, süchtig sein sind nach seiner Gegenwart. Jede Minute schauen, wo kann ich in seiner Gegenwart sein? Wo habe ich Zeit mit ihm zu verbringen? Weißt du, dieses Herz, wo sich ausrichtet auf ihn, weil dein Herr ist ausgerichtet auf dich. Er verzehrt sich mit leidenschaftlicher Liebe nach dir. Und genauso bist du. Du verzehrst dich mit leidenschaftlicher Liebe nach deinem Herrn. Und alles ist gut. Alles ist gut. Er hat alles in Kontrolle. Amen. Ja, Halleluja. Ja, es geht wirklich nur um ihn. Es geht nur um Jesus. Und ich glaube, ja, wir müssen da einfach manchmal oder uns immer mehr darauf fokussieren, dass es wirklich nur um ihn geht. Es geht, ich glaube, wir müssen oft von diesem Schaffen, Schaffen und Machen, Machen und Tun, Tun und ja, von diesen ganzen Sachen einfach weg und uns darauf fokussieren, dass es nur um Jesus geht. Es ist wirklich, dass er wirklich unsere Priorität ist im Leben, dass wir alles auf ihn ausrichten, wie sie Achte schon gesagt hat, wirklich, dass er ja immer vor unseren Augen ist, wie ich es auch im Psalm vorhin gelesen habe, dass wir ihn immer vor Augen haben, weil er hat wirklich alles für uns getan. Ich bin ihm so dankbar. Heute Morgen dachte ich mir wieder, wie dankbar bin ich dir, Jesus, dass du in mein Leben gekommen bist. Wie dankbar bin ich dir wirklich, dass ich dieses Leben leben darf. Und ich glaube, jeder von uns ist dankbar dafür, dass Jesus ihn rausgeholt hat, egal wo er gesteckt hat. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns da mal nochmal zurück dran erinnern, weil man kann schon ab und zu mal so ein bisschen in Gemauli kommen, also passiert mir ab und zu, dass ich sage, ja, jetzt am Sonntag wäre schon mal wieder schön, irgendwie mal was anderes zu tun. aber wenn man sich da wirklich nochmal fokussiert und denkt, wie war mein Leben ohne Jesus, dann sage ich, oh je, das war so schrecklich. Und ich bin so dankbar, wirklich. Ich bin so dankbar für meinen Herrn, ich bin so dankbar. Und er liebt jeden von uns so sehr. Und er verzehrt sich nach uns und er wünscht sich so sehr, dass wir auf ihn fokussiert sind, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir beten, dass wir mit ihm sprechen. Und ich weiß gar nicht, war es am Sonntag? Ja, genau, Pastorin Irina hat ja darüber gesprochen, wie eine Freundschaft ausguckt. Eine Freundschaft besteht nicht darin, dass ich meinen Freund ständig bespreche, sondern eine Freundschaft besteht darin, dass ich meinen Freund auch mal sprechen lasse. Und das habe ich gestern mal probiert. Und habe gesagt, ja Jesus, was ist denn auf deinem Herzen? Was willst du mir sagen? Wie schaut's denn aus und so? Und ja, ich glaube wirklich, lass uns eine Freundschaft mit ihm implementieren in unserem Leben. Sprich mit deinem Herrn. Sag ihm, was dir auf der Seele liegt. Du kannst auch ganz ehrlich sein. Ich meine, er kennt deine Gedanken eh. Du brauchst ihm nichts schönreden oder so. Er weiß eh, was los ist. Oh ja, Halleluja. Es ist wirklich so schön mit ihm. Es ist so schön, so schön. Und auch wenn du, ja, er hat dir ja bestimmt einen Traum ins Herz gelegt, dass er sagt, okay, hey, in deinem Herzen ist es, die Kranken zu heilen oder zu predigen oder vielleicht Lobpreis zu leiten in großen Hallen und Konferenzhallen. Ich glaube, jeder von uns hat wirklich große Träume von Gott ins Herz bekommen. Aber Die Träume gehen nicht in Erfüllung, wenn wir den Träumern nachjagen, sondern die Träume gehen in Erfüllung, wenn wir unserem Gott nachjagen. Und das ist wirklich ein Schlüssel, weil er bringt es ja in Erfüllung. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist da wirklich die Treue, dass wir treu sind. Dass wir wirklich das machen, was er möchte, dass wir tun und nicht aus eigenem Gerummache dann irgendwas machen und sagen, okay, ich gehe jetzt dahin, weil da schaut so aus, als dass ich meinen Traum irgendwie erreichen kann, sondern dass wir wirklich das machen, was der Herr will, dass wir machen. Und er schaut wirklich auf Treue. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch Oliver Zipse kennt. Ich muss mir seinen Namen aufschreiben. Das ist der aktuelle BMW-Vorstandsvorsitzende. Und was ich faszinierend an dem Mann fand, auf Wikipedia steht, dass er sein ganzes Berufsleben bei BMW war. Und seit 2019 ist er eben Vorstandsvorsitzender und 1991 hat er sein Studium abgeschlossen und ab dem Zeitpunkt ist er immer bei BMW geblieben. Er fing an als Trainee und dann hat er das gemacht und dann wurde er Chef von dem Miniwerk in Oxford und so ist er immer weiter hochgegangen. Dann wurde er in die Vorstandschaft berufen, seit 2019 ist er an der Spitze. Das heißt, er ist seit 33 Jahren im gleichen Laden. Also ich meine, ich war 8 Jahre im mal in einem gleichen Geschäft. Und also ich fand es dann irgendwann schon hart, weil ja, man weiß natürlich, was nicht gut läuft, was gut läuft. Und da kann man schon mal die Flinte ins Korn werfen. Und, aber ja, das ist einfach Treue. Und ich meine, wenn der sich jetzt nur Aktien gekauft hätte und sich ins Eck irgendwo gesetzt hätte und so, ja, also ich habe jetzt da was gekauft und jetzt bin ich ja dabei und ich warte jetzt einfach auf meine Beförderung, das hätte nicht funktioniert. Sondern er ist dabei geblieben, er ist die Schritte gegangen. Wahrscheinlich hat er auch Herausforderungen gehabt, wahrscheinlich hat er auch mal keine Lust mehr gehabt oder so, aber er ist dabei geblieben. Und man kann auch nicht erwarten, dass man sagt, okay, hallo, ich klopfe jetzt, ich bewerbe mich und sage, ich will jetzt Vorstandsvorsitzender werden. Ich glaube, das funktioniert in keinem Geschäft. Und so ist es auch im Reich Gottes einfach nicht. Sondern im Reich Gottes ist es auch so, du fängst einfach an, du fängst unten an und Gott befördert dich. Und wir müssen auch gar nicht selber irgendwie mit unseren Ellenbogen hin und her machen, sondern Gott befördert dich. Gott sieht dich, Gott sieht dein Herz, Gott sieht, dass du treu bist, Gott sieht, mit welchem Herz du dabei bist und er wird dich hervorbringen. Wir müssen gar nichts erzwingen oder erdrücken oder irgendwas machen, sondern er macht's. Wichtig ist, dass wir dabei bleiben, dass wir treu bleiben, dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht maulen. Habe ich gehört, dass es schon mal passiert ist, oder? Bei jemandem? Okay. Habe ich auch schon gemacht. Aber wenn wir in so einem Loch sind, dann können wir auch zu jemandem gehen von unserem pastoralen Team oder vom Leiter und sagen, hey, bet für mich. Bet für mich und hilf mir da einfach raus, wenn ich gerade vielleicht einen Durchhänger habe oder zeig mir, wo ist meine Position, wo ist mein Platz, wo soll ich weitermachen und so. Aber geh nicht irgendwo weg, wo Gott dich positioniert hat, bloß weil du denkst, dass vielleicht irgendwo anders der Weg leichter ist vielleicht. Sondern bleib dabei, wo Gott dich hingesetzt hat, sei treu und geh mit ihm, vertrau ihm und er wird's machen. Er wird's machen. Und er hat dir ja den Plan ins Herz gelegt, also wird er es auch vollbringen. Es steht in der Bibel, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und was wir tun müssen, ist wirklich auf ihn schauen, ihm nachfolgen, uns auf ihn fokussieren. Und aus all dem kommt es. Und er verändert unser Herz, er verändert uns und wir können einfach entspannt leben. In ihm und mit ihm. Amen. Ja, Halleluja, ich danke dir. Ich bin auch schon lange im selben Laden sozusagen da. Bei Gott schon mehr als 50 Jahre. Aber auch ich war 46 Jahre im selben Krankenhaus. Und ich muss sagen, als ich gegangen bin, haben sie gesagt, gut, man kann dich ersetzen fachlich, aber was du mitgebracht hast, das finden wir nicht. Die waren angetan durch diesen Geist oder dieses Licht und das, was ich immer gesagt habe. Ich habe mir gesagt, das Krankenhaus soll sein wie die Kirche. Ja. Das heißt, es gehen viel mehr Leute durch die Krankenhäuser als durch die Kirche. Also, man soll ihnen auch das Evangelium bringen. Und es ist der beste Platz, weil die Leute liegen im Bett und schauen nach oben. Und meistens sind sie mehr in einem Zimmer. Und wenn man begonnen hat mit einem, haben die fünf andere das gehört, ja. Und vielleicht war es gerade für der andere. Und wie oft hat der Herr mich da geführt? Und ich wollte mehrmals sie mich aus dem Krankenhaus rauslotsen, weil ich habe das gemacht, was man nicht machen soll. Aber die haben mich verteidigt. Gott hat mich verteidigt, ja. Und hat mich bleiben lassen bis am Ende. Und da gab es viele Früchte. Aber das möchte ich jetzt nicht erzählen. Ich möchte nur sagen, ich habe vorher gesehen in diesem Lobpreis, dass wir hier im richtigen Laden sind, im Amerika. Am richtigen Platz. Wisst ihr warum? Weil man braucht nicht perfekt zu sein, weil unser Lamm auf dem Thron ist perfekt, okay? Das ist es ja. Also viele hier meinen, ich kann nicht so loben, kann nicht so preisen, aber das ist genau. Der Herr sagt, ich bin perfekt. Früher beim Hohepriester musste nur das Lamm examiniert werden, um zu sehen, ist ein Fehler da oder nicht. Nicht, der es gebracht hat. Also nicht du, nicht. Das Lamm ist perfekt. Und das reicht uns. Das reicht dir. Und wir beten so ein perfektes Lamm an. Und was passiert dann? Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden immer besser. Kürzlich hat meine kleine Enkelkind, wie ich das bald 16, hat gefragt. klein, weil sie ist klein für mich, ja. Aber der Herr ist gut. Wir haben 14 Enkelkinder. Das ist die eine, die sich bekehrt hat in Österreich und die gesagt hat, was heißt es im christlichen Sprachgebrauch, wenn man sagt, man muss in Christus tot sein? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, weil sie hat gesagt, sie sind nicht so viele um mich herum so tot, wie ich jetzt tot sein könnte, ja. Da sage ich, wie tot bist du, ja? Wie tot bist du? Wie tot bin ich, ja? Die Frage ist, bin ich tot oder nicht tot, ja? Das ist die große Frage. Aber dann habe ich ihr einfach gesagt, ja, wenn du nicht in Christus, sondern mit Christus musst du die ganze Stationen seines Erlösungswerk durchgegangen sein. Und dann halte dich für tot. Halte dich für tot. Und wichtig ist, dass du dann einfach weitergehst. Der Herr macht alles wunderbar, ja. Das heißt, sie hat auch dann gefragt, was ist, also mit wie viel alte Natur kann man in den Himmel kommen? Was ist das Minimum, was ich brauche, um von alter Natur, was kann ich mitnehmen in den Himmel? Da habe ich gesagt, nichts kannst du mitnehmen, alles wird runterbleiben. Alles, keine alte Natur geht in den Himmel, ja. Wenn du die Augen zumachst, dann siehst du die Herrlichkeit, das Fleisch und das Alte, was in dir ist, das bleibt unter. Das bleibt unter, ja. Du bist gekreuzigt, auch wenn du es nicht immer weißt, aber es ist tot. Und du bist tot und der neue Mensch lebt in dir, ja. Also halte dich für tot, erkenne, dass du tot bist und dass der Neue lebt in dir. Halleluja. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Im Lobpreis sehen wir da vor diesem Lamm auf dem Thron. Und das Lamm auf dem Thron, das ist in der Offenbarung, ich glaube, 30 Mal kommt dieser Satz vor, das Lamm auf dem Thron. Wir haben nicht nur ein Opferlamm, das ist zwar geopfert worden, aber unser Opferlamm war perfekt und das Lamm ist auf dem Thron jetzt, ja, perfekt. Und wenn wir das sehen würden, dann würden wir so, ich würde sagen, wie in der Medizin, bestrahlt werden. Bestrahlung, wenn sie Krebs bestrahlen, um den zu zerstören, aber du wirst das Feuer Gottes spüren. Wir haben vorher Feuer gespürt, ja, aber Feuer war da, das Feuer war da, um zu verbrennen, das Fleisch und das Alte, die alte Natur. Und dann, um zu brennen in dir, verbrennen und brennen, das ist Feuer. Und wenn wir da in der Mitte sind, ist Feuer da. Ihr habt Feuer gehabt, ich habe Feuer gesehen auf euren Köpfen, auf meine Köpfe. Und dieses Feuer hat alles innerlich gemacht. Du bist ein bisschen mehr getötet worden in dieser Sammlung. Ein bisschen mehr Tod, damit du leben kannst. Halleluja. Als ich hierher kam, hat der Herr gesagt, ich mache alles neu. Habe ich gesagt, Herr, wenn man so in die Welt schaut, da ist nicht viel Neues. Alles heißt alles auf Griechisch, alles neu. Ja? Siehst du es nicht? Es ist schon am Sprossen, es kommt schon vor. Siehst du es nicht? Und dann unser Pastor sagt ja immer, neu heißt Kainos. Das heißt, es ist noch nie da gewesen. Das ist nicht das neue Auto oder das neue Neos, das heißt, das man schon mal kennt. Aber alles wird neu. Alles wird neu. Da gibt es, ich habe mal durchgeschaut in die Bibel, so 12 verschiedene Mal, wo das Wort Kainos verwendet wird für neue Sache. Neue Schöpfung natürlich, neuer Bund, ja, neues Lied, neue Sprache. Wie sprichst du daheim? Glaubenssprache oder sprichst du irgendwas und machst du die Sprache dann wieder kaputt? Sprich, was das Wort sagt. Was bist du? Sprich nicht, was die andere sagen. Ja? Und dann kommt auch, das hat mich sehr erstaunt, da möchte ich einfach vielleicht schließen, weil ein neues Grab. Wir haben ein neues Grab. Da steht 4-mal im Evangelium und der Mann, der Jesus bestattet hat, der Bestatter, der hieß Josef. Josef von Arimathea. Und der Mann, der Jesus als Geburtshelfer geholfen hat, hieß auch Josef. Das waren die zwei Josef. Das ist immer so besonders, weil Josef heißt, und der Herr wird vermehren. Der Herr wird addieren. Der Herr wird es wunderbar fruchtbar machen. Bei der Geburt und auch später bei der Beerdigung. Es war keine Beerdigung, es war in eine Gruft. Und wisst ihr, was da passiert ist? Er hat ihm das eigene neue Grab gegeben. Das ist hier so ein kleiner Osterwitz. Als er dann heimkam, hat die Frau natürlich mit ihm geschimpft. Das war ein Ratsherr, das war ein reicher Mann. Er war im Sanhedrin. Er hat natürlich nicht Jesus verurteilt, weil er gläubig war. Aber hat ihm das Grab gegeben, sein eigenes im Stein gehauene Grab, im Gartengraben oder irgendeine Gartenkirche, da wo es war. Und die Frau hat geschimpft mit ihm, unser teures Grab und so weiter. Und dann hat er gesagt, macht ja nichts, Schatz, es ist nur fürs Wochenende. Das ist genau unser neues Grab. Ich mache mir keine Sorge mehr über den Tod. Es ist nur fürs Wochenende. Es ist nur fürs Wochenende. Der Tod hat sich verändert. Wir haben vorher gesungen, hat den Tod besiegt, hast du gesungen. Ja, das kenne ich. Wie viel Mal habe ich das gesehen im Krankenhaus? 3-4 Mal habe ich Tote auferweckt gesehen im Krankenhaus. Ja. Und später, kürzlich da in Frankreich. Aber der sagt, es ist kein Problem. Der Tod ist besiegt. Halleluja. Und behandle deinen Körper wie ein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja. Es gibt dieses kleine Lied, ich kann es nicht. Ich singe es nicht. Meine Frau kann es singen. Hat einer erfunden, als er eben im CT war, als diesem dieser CD, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, was so gemacht hat, das Lied gefunden. I'm the temple of the Holy Ghost, it's not my own, it is his home und sowas. Also es ist sein Heim, ja. Und das heißt, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass unser Körper ein Tempel ist. Und niemals würde ich diesen Körper so behandeln, wie man es heute behandelt. Ich würde niemals verbrennen lassen, weil es ist eine Saat, die man in den Boden gibt. Und diese Saat geht auf und ehrt den Herrn. Also der Herr hat den Tod besiegt und habe keine Angst vor dem Tod. Wir haben das Leben in Christus. Halleluja. Amen. Ja, da fällt mir nicht mehr viel ein dazu. Ich weiß nicht, ob er die Anekdote vom Zinzendorf kennt, Graf Nikolaus von Zinzendorf. Der ist mal auf dem Segelschiff gesegelt und die sind in einen Sturm gekommen und das war wirklich lebensbedrohlich. Der Kapitän hat zu ihm gesagt, ja, in 2 Stunden werden wir uns auf dem Meeresboden wieder treffen. Ja, die haben alle Hoffnung aufgegeben. Und der Zinsendorf hat gesagt, in 2 Stunden wird sich alles verzogen haben, wir segeln im schönsten Wetter. Und so war es dann auch. Und der Kapitän hat ihn dann gefragt, woher er das wusste. Und er hat gesagt, ich habe seit 40 Jahren einen vertraulichen Umgang mit meinem Herrn. Und den habe ich gefragt und der hat es mir gesagt. Und mir ist dieses, ich habe es neulich wieder gelesen, diese Geschichte, mir ist dieses Wort vertraulich so eingegangen. Er hat einen vertraulichen Umgang mit seinem Herrn. Was heißt das, ein vertraulicher Umgang? Vertraulich bedeutet ja auch irgendwie, ja, intim oder geheim auch. Ne? Es heißt ja auch an einer Stelle, wir sprechen im Geist Geheimnisse. Ja? Wir sind im Austausch mit unserem Herrn, also ein vertraulicher Umgang. Was bedeutet das? Ich teile alles mit ihm. Ich teile alles mit ihm. Die Predigt vom Sonntag von der Rina, Pastorin Rina, hat mich so berührt in meinem Herzen. Dieses Herz von Jesus, und ich hab die Tage so auch ein bisschen Bibelstellen rausgesucht, wo was über das Herz steht, auch von Gott und auch unser Herz. Da gibt es viele, viele Stellen über das Herz. Ja. Wir sollen ein fleischernes Herz bekommen. Er nimmt das steinerne Herz raus und gibt uns ein fleischernes Herz. Ja. Was bedeutet das? Fleischern ist ja eigentlich sonst immer negativ besetzt in der Bibel. Das bedeutet ja ein Herz der Barmherzigkeit, ja, da steckt ja auch das Wort Herz drin, also der Gnade, ein liebendes Herz, ja, das heißt, die Liebe ist ausgegossen in unser Herz, ja, und unser Herz soll ungeteilt sein, ja. Es gibt so viele Bibelstellen über das Herz, auch über das Herz Gottes, ja, oder wo Gott sagt, mehrmals im Alten Testament, Das Herz der Menschen ist böse von Anfang an. Ja, was bedeutet das? Ja, was spielt unser Herz für eine Rolle? Ich habe dann im Bibellexikon geguckt. Da wurde so definiert: Das Herz ist der Mittelpunkt einer Sache oder einer Person. Das, was die Person ausmacht. Ja, es ist nicht die Seele. Es ist nicht dein Verstand. Es ist auch nicht dein Körper. Natürlich, das Herz ist im Körper und wenn du Stress hast oder Sorgen, wirkt sich das auch auf dein natürliches Herz aus, ja. Aber ich glaube, das Herz spielt eine entscheidende Rolle, weil das Herz macht uns aus. Wir entscheiden uns mit unserem Herzen, Gott zu glauben. Was heißt das auch? Dieses Glauben bedeutet ja dieser vertrauliche Umgang. Ich vertraue ihn in allen Lebenswegen, ja. In allen Bereichen. Und mir kam das so, wo die Israeliten aus Ägypten rausgeführt wurden, ja, und dann in der Wüste waren. Und da war diese Feuersäule und diese Wolkensäule. Ich hatte vorhin im Lobpreis auch diesen Eindruck, diese Wolkensäule bedeutet, oder diese Wolken, die sich jetzt auftürmen, das war ja manchmal richtig bedrohlich, schwarze, dunkle Wolken. Es bedeutet auch, ja, dass Gott bereit ist, unser Land zu führen, habe ich so gedacht. Ja, und ob wir bereit sind, uns führen zu lassen, ja. Also, dass er uns wirklich unsere Nation als Ganzes, ja, oder den ganzen deutschsprachigen Raum eigentlich führen will, ja. Gott ist bereit, uns zu führen. Glaube ich ganz sicher. Und ja, diese Israeliten, das war ja diese Wüste, und ich habe mir irgendwo gehört, in 11 Tagen kann man durchlaufen. Ja, vom Roten Meer bis ins gelobte Land über den Jordan. Und die sind 40 Jahre dran rummarschiert. Und manchmal hat es ja so ausgesehen, als ob sie in die richtige Richtung laufen. Und dann hat es wieder ausgesehen, dass sie in die falsche Richtung laufen. Ja, aber Gott hat sie immer geführt. Ne? Und so ist es bei uns auch manchmal. Es sieht aus, als ist das wirklich Gottes Plan für dein Leben. Ja, manchmal will man dran verzweifeln oder sagen, ist das überhaupt noch Gottes Plan? Ja, und er führt dich irgendwelche Umwege. Und das ist doch nicht das Ziel, aber er führt dich da lang. Ja, und Gott führt dich aber trotzdem richtig. Und ich glaube, was die Israeliten lernen sollten, war dieses Vertrauen auf Gottes Führung. Er hat ja da nicht in erster Linie Propheten geschickt, das hätte er ja auch machen können. Die Sachen geht 20 Kilometer nach Osten oder 70 Kilometer nach Norden oder sonst was. Aber er hat sie durch die Wolkensäule Tag für Tag, Stunde für Stunde geführt. Und wenn die Wolkensäule stehen geblieben ist, ist das Volk stehen geblieben. Und wenn sie wieder los ist, sind sie wieder marschiert. Dieser vertrauliche Umgang, dieses bedingungslose Vertrauen auf Jesus und auf seine Führung. Ja, geführt durch sein Herz. Ja. Ich glaube, geführt durch sein Herz. Und mir fiel vorhin im Lobpreis diese Stelle ein, wo es auch mit dem Herzen zu tun hat, die Emmaus-Jünger, die Jesus begegnet sind, ja, und der hat ihnen alles erzählt aus der Schrift und so weiter. Und dann war er weg und dann haben sie gesagt, brannte nicht unser Herz, als er da war. Brannte nicht unser Herz, als er da war. Und ich glaube, Gott will uns führen mit diesem brennenden Herz. Weißt du, und ich glaube, nur Jesus oder nur Gott kann unser Herz zum Brennen bringen. Auf die richtige Art und Weise zu brennen. Ja, und ich glaube, dass er das möchte, dass unser Herz wirklich entflammt wird. Ja, manchmal ist es vielleicht nur so eine glimmende Glut oder manchmal sind wir auch begeistert oder wie auch immer. Aber er will, dass wir beständig brennen. Beständig brennen. Weißt du, und ich habe so gedacht, weißt du, brennst nur in seiner Gegenwart so richtig, ja. Wenn du diesen vertraulichen Umgang mit dem Herrn hast und ich habe gedacht, gleichzeitig, ich will nichts mehr machen, was diese Gegenwart stört auf irgendeine Art und Weise, ja, dass ich die verliere. Und es ist egal, ob ich nach Norden, Süden, Osten oder Westen gehe, Hauptsache diese Gegenwart, dieses Jesus ist da und er führt mich, ja. Und es ist dann auch in gewisser Weise egal, weißt du, du musst gar nicht so viel über das Ziel wissen, du musst nur wissen, Gott ist hier. Du musst wissen, Gott ist da. Ja, nicht weil du alles richtig machst, sondern weil er sich entschieden hat, mit dir zu gehen. Er hat sich entschieden, dich zu führen. Er hat sich entschieden, Teil deines Lebens zu sein. Und hast du dich auch entschieden, Teil seines Lebens zu sein. Ja, weil bei deiner Bekehrung ist dir nichts Besseres eingefallen. Du hast gesagt, das ist die einzige Lösung, ja. So war es bei mir jedenfalls, ne? Die einzige Lösung, ja. Du hast dich entschieden, diesen Herrn zu glauben. Weißt du, dieses deutsche Wort Glauben definiert in keinster Weise, was es bedeutet, richtig. Diese vertrauensvolle Basis mit Jesus zu haben. Weißt du, du kannst alles mit ihm teilen. Deine guten Erlebnisse, deine Fehler, die du gemacht hast oder keine Ahnung was, aber alles, ja. Und du kannst ihn reinlassen in dein Leben, ja. Manchmal ist es auch so, du lässt Gott bis dahin und die anderen Bereiche bleiben erstmal außen vor, weil du magst ja niemanden dran lassen unbedingt. Aber Gott will dein ganzes Herz haben, ja. Und das geht auch mit in den Himmel, ja. Das geht auch mit nach oben, ja. Weißt du, die Seele, das ist auch interessant, die Seele wird erneuert, ja, aber das Herz wird ausgetauscht, ja. Das steinerne Herz kommt raus und das fleischende Herz kommt rein, also Gottes Herz kommt rein, ja. Und das übernimmt. Amen. Ja, wir haben gesungen, setz unsere Herzen in Brand. Ja? Setz unsere Herzen in Brand. Und ich glaube, der Herr möchte uns heute Abend auch neues Feuer geben. Ist alles voll Wasser, aber er gibt uns auch neues Feuer. Wir brauchen Feuer, um ans Ziel zu kommen. Und das war schon immer so ein bisschen, am Anfang hatte ich sehr Angst vom Feuer, als ich jung war, als ich kleine Angst vom Feuer. Und dann der Prediger hat gesagt, also ich hatte auch Angst vom Blitz, vom Donner. Und der Prediger hat gesagt, also wenn du Jesus in deinem Herzen hast, hast du keine Angst mehr. Ich sage, okay, das probiere ich, also das will ich. Und in dieser Nacht ist der Blitz tatsächlich, das war eine Jugendfreizeit, ist der Blitz tatsächlich in einen hohen Baum neben uns gefallen und ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst. Und der Herr bestätigt, was er sagt. Aber das Feuer, das ist doch sowas. Das Feuer. Und ich habe heute Abend gesehen, dass die Liebe von Jesus ist wie ein Feuer. Das kannst du nicht löschen. Das ist ein Feuer. Und das kommt auf die ganze Welt, diese Liebe. Dann habe ich gedacht heute Abend, oh, der Herr hat uns in seinem Bilde geschaffen. Denkt mal drüber nach. Jetzt sind es über 8 Milliarden Menschen. Und es ist so schön, euch alle zu sehen. Jeder ist anders. Es ist so schön. Das ist schön. Das ist diese Kreativität von Gott. Das hat mich heute Abend einfach, ja, wir sind auch gekommen ohne Stau. Der Herr hat geführt. Das ist doch wunderbar. Aber ich komme zurück aufs Feuer. Als wir in Afrika waren, vor ja, über 45 Jahren jetzt, waren wir wirklich im Busch und einen Sonntag sind wir an den Fluss einfach. Und dann habe ich gedacht, warum machen die jetzt ein Feuer neben dem Fluss? Wir konnten ja nichts grillen, es gab keine Geschäfte, es gab nichts. Also wir hatten aber ein Feuer. Trotz Hitze hatten wir ein kleines Feuer. Und auf einmal kam eine Herde Nilpferde. Habt ihr ein Nilpferd gesehen im Zoo kürzlich? Wie viel Kilo hat ein Nilpferd? Ungefähr 1000, wenigstens. 1000. Und die können rennen 30 Kilometer in der Stunde. Und die fressen kein Fleisch, aber sie können einen Löwe nehmen und ihn 5 Meter weit werfen. Und jetzt sind wir da mit kleinen Kindern und kommt eine Herde Nilpferde. Was machen wir jetzt? Und dann haben die, wir wollten gehen, aber wir waren uns nicht sicher. Und dann die Afrikaner auf der anderen Seite haben gesagt, bleibt wo ihr seid, ihr habt das Feuer. Ihr seid geschützt, ihr habt das Feuer. Daran musst du glauben. Dass dieses Feuer uns schützt vor diesen großen Tieren. Weil die hatten sehr oft Verletzte im Krankenhaus. Von einfach, wenn dir ein Nilpferd einen Tritt gibt. Aber das Feuer, und das war für mich etwas, was mir geblieben ist einfach. Das Feuer. Und der Herr möchte uns dieses Feuer geben. Die alten Griechen hatten einen Marathonlauf. Das war nicht nur ein Marathon und du musstest nicht nur ans Ziel kommen, aber das war ein Marathon mit Fackeln, brennende Fackeln. Du musstest ins Ziel kommen mit einer brennenden Fackel. Und so sind wir. Wir müssen ans Ziel kommen. Mit Begeisterung, mit Feuer, mit der Liebe Jesus. Ja, nichts kann uns stoppen. Ja, wollen wir aufstehen und sagen, ich will ans Ziel kommen mit Feuer. Mit Feuer, mit der Liebe Jesus. Ich möchte ans Ziel kommen. Danke, Jesus. Mit Feuer, mit seinem Feuer, mit seinem Feuer. Amen. Halleluja. Wir kommen ans Ziel mit dem Feuer in uns, mit diesem Liebesfeuer, das lichterloh brennt und das, zu dem wir Zugang haben. Wir haben Zugang durch den Geist zu unserem inneren Menschen. Und der innere Mensch ist immer voller Feuer, voll mit diesem Liebesfeuer, genauso wie wir es bei Jesus sehen, wie er voll mit dem Liebesfeuer zu seinem Vater und auch zu den Menschen war. Und er war immer in Verbindung mit dem Vater und dem Heiligen Geist, der in ihm wohnte. Und wir sind auch bestimmt immer in dieser Verbindung mit unserem inneren Menschen und mit dem Herrn, der da drin wohnt. Halleluja! Ein Segen, dass er da drin wohnt, oder? immer in Verbindung zu sein mit ihm, von Geist zu Geist, von Herz zu Herz. Und diese Verbindung, das ist die wichtigste Verbindung, die wir haben. Und das ist unser Leben, das ist unsere Lebensverbindung, in der wir leben. Und er möchte, dass dieser Kanal, den wir haben, diese wichtigste Verbindung, dass wir nicht zulassen, dass sie durch irgendwas gestört wird. Das heißt, wenn ihr in mir bleibt, das hatte ich auch am Sonntag, meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Und ich glaube, dieses Bleiben auch in, ich biete Ihnen da auch immer mehr um Offenbarung, auch was Freundschaft angeht und so weiter. Aber ich glaube, dieses Bleiben in ihm ist das Bleiben in seiner Liebe, ist das Bleiben, dass wir mit unserem inneren Menschen, also mit unserer wahren, echten Persönlichkeit, mit diesem Kern, tiefsten Kern, der wir sind, richtig? Ja, dieser tiefste Punkt, dass wir da in ständiger Verbindung mit unserem Herrn wirklich leben. Wirklich leben, weil da kommt Leben her. Das Leben kommt aus der Verbindung mit ihm. Das Leben kommt aus der Einheit mit ihm. Und wir sind bestimmt, dass die ganze Zeit Leben durch uns hindurch pulsiert. Dass wo immer wir sind, Leben hervorkommt. Leben aus den Toten. Wir haben vorhin gehört, wir sind tot, Halleluja, für unseren alten Menschen. Der ist mausetot und der erklärt für mausetot, den holen wir auch nicht mehr raus. Und wenn er mal maulen will, dieser Alte, der Neue mault ja nicht mehr, dann sagen wir, du alter Mauler, Klappe, Klappe halten. Wir sind nicht wie das Volk in Israel, das 40 Jahre rumsauste. Oh, ohne ans Ziel ranzukommen. Nein, nein. Wir sagen immer, weißt du, wenn du versucht bist oder wenn du dich ertappst dabei, dass du maulen willst, auch nur vielleicht in Gedanken, dann können wir rumswitchen und sagen, so, und jetzt gehe ich gleich in die Dankbarkeit. Vom Maulen gleich in die Dankbarkeit. Danke, Herr, dass ich genau da bin, wo du mich haben möchtest. Danke, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Danke, dass du keine Fehler mit mir machst. Danke, dass mein Inneres völlig in Einheit mit deinem Inneren ist und dass ich deshalb am richtigen Ort zur richtigen Zeit bin, weil ich weiß, du hast die besten Pläne für mich. Weil Gott ist ja gut. Weil Gott ist ja wirklich gut. Und Gott ist besser, als wir je dachten. Und als es auch die andere Seite uns gerne mal zwischendurch so weiß machen möchte. Gott ist wirklich gut. Er hat wirklich nur das Gute im Sinn. Und wenn wir mit unserem Herzen an ihm angedockt sind, mit unserem Geist, mit unserem Herzen, einfach und da bleiben in dieser Herzensverbindung, in Herzensbeziehung, dann ist das Leben so richtig gut. Dann ist Freude da. Dann macht alles Sinn, was du machst. Also vorher hast du vielleicht gedacht, oh, vielleicht bist du am Fließband, ja, könnte ja sein. Oder denkst, ich mache irgendeine stupide Arbeit oder wen interessiert das eigentlich, was ich mache? Aber wenn du das machst aus diesem inneren Frieden, aus dieser inneren Herzensbeziehung mit ihm, da wird alles gut. Da wird alles gut. Da macht alles Sinn. Und du weißt, das ist alles sinnvoll. Es ist alles sinnvoll. Und es hat alles einen Zweck. Und kein Tag, den ich lebe, ist umsonst. Weil ich lebe ihn. Ich lebe wirklich. Weil ich ihn mit ihm lebe. Und weil ich Offenbarung bekomme. Und weil ich an seinem Herzen liege als sein Freund. Als sein Liebling. Wir sind seine Lieblinge. Wir sind die Lieblinge von Jesus. Nicht nur Johannes. Der hat es von sich eingenommen. Wie sollten wir Johannes sein, dass wir sagen, ich bin der Lieblingsjünger von Jesus. Halleluja. Weil wir sind alle die Lieblinge von Jesus. Und es ist wichtig, dass wir das im Glauben in Anspruch nehmen. Nicht nur ein paar Auserwählte, das sind die ganz besonderen, also die immer gehorsam sind, die nie maulen, die immer, immer gut drauf sind mit dem Herrn. Das müssen die Lieblinge sein. Wie komme ich dahin, Herr? Und dann sagst du, oh, es ist alles durch Gnade und ich bin gerecht durch Glauben, Halleluja, und ich bin der Liebling, genauso wie Johannes, glaube ich, auch noch nicht alles richtig immer gemacht hat, Aber er wusste, er ist der Liebling. Er liegt an der Brust von Jesus. Und er ist sein Liebling. Und niemand bekommt ihn aus dieser Position am Herzen Gottes weg. Und genauso ist es mit dir. Niemand bekommt dich von seinem Herzen weg. Lass es nicht zu, lass dir nichts einreden. Das ist nur die andere Seite, die es einreden möchte. Weil Jesus sagt die ganze Zeit, du bist nah und ich möchte dich nah haben. Ja, er will uns nah haben. Es ist nicht so, dass wir geduldet sind. Naja, die muss ich dann auch noch dazu nehmen und so. Würde ja gerne andere haben, aber... Nein, Lüge! Genau dich, genau so wie du bist. Wunderbar gemacht, einzigartig. Genau. Jeder, der von den 8 Milliarden ist, einzigartig und wunderbar gemacht. Wie langweilig wäre es, wenn wir alle gleich wären, gleich aussehen würden. Wäre sehr langweilig. Ich finde den Herrn toll, wie kreativ er ist und wie stark und wunderbar er uns gemacht hat. Und er hat uns alle gemacht, und bestimmt Lieblinge von ihm zu sein und an seinem Herzen zu legen und seinen Herzschlag zu hören. Als seine Freunde, als die besten Freunde von ihm und als die besten Freunde untereinander. Halleluja! Das ist der Leib. So will er den Leib. Die besten Freunde untereinander und die besten Freunde mit ihm. Amen und Amen. Halleluja. Wow. Danke, Jesus. Bist du nicht dankbar, dass du ein Liebling bist? Halleluja. Ich wollte euch zum Schluss noch ein Wort geben. Wir haben jetzt einiges gehört über Wasser, einiges gehört über Feuer. Als letztes haben wir über Feuer gehört. Ja. Ich möchte zum Schluss noch mal was über Wasser sagen. Halleluja. Und zwar Johannes 4, Vers 14, da heißt es, Jesus sagt, wir sind ja, wie wir gehört haben, wir sind an seiner Brust, ja, wir sind seine Lieblinge. Und so wie wir an seiner Brust sind, so haben wir Zugang zu diesen Strömen lebendigen Wassers, die von ihm fließen. Und ich finde es interessant, was er hier sagt in Johannes 4, Vers 14, er sagt, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Das ist schon mal super. Ja. Aber dann sagt er weiter, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, aber da ist eine Verwandlung, die da passiert. Du trinkst etwas von Jesus, wir sind ja hier mit der Frau am Jakobsbrunnen, ja, wo sie da einfach aus so Bechern Wasser getrunken haben. Ja. Und dann sagt Jesus ja zu ihr, okay, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, dann kommt es, was wir gerade gelesen haben. Und also, wovon spricht er? Er spricht davon, okay, wenn du einen Becher nimmst von dem Wasser, das ich dir zu trinken gebe, dann wird die Konsequenz sein, dass dieser Becherwasser in dir zu einer Quelle wird. Das heißt, aus einem vielleicht so viel Wasser wird in dir eine Quelle. Was ist eine Quelle? Eine Quelle ist ein ständig fließender Strom. Amen. Das ist nicht nur ein Becher, das ist nicht nur zwei Becher, nicht nur fünf Becher, sondern es sind unendlich viele Becher, die fließen. Das heißt, du trinkst von Jesus einen Schluck. Ich sag mal einen Schluck. Und dieser Schluck wird in dir zu einem Strom. Und 3 Kapitel weiter sagt Jesus, der an mich glaubt, also zum Beispiel das glaubt, was ich hier sage, ja, aus dessen Inneren werden hervorfließen Ströme lebendigen Wassers. Amen. Wie viele von euch wollen, dass Ströme lebendigen Wassers aus ihrem Inneren hervorfließen? Schau, das Geheimnis ist ganz einfach. Du musst nur ein bisschen trinken von Jesus. Und dieses bisschen, was du trinkst, wird in dir zu einer Quelle, die strömt aus dir hervor zu den Menschen um dich herum. Amen. Also wenn wir wirklich bewusst trinken, ja. Also wenn wir jetzt, ich hatte es so auf dem Herzen, dass wir heute einfach nochmal einen Schluck bewusst trinken, ja. Aber wirklich in diesem Bewusstsein, was du da trinkst, verstehst du? Weil manchmal sind wir so, auch als Christen, charismatische Christen, sind wir so schnell dabei, okay, wir trinken ein bisschen, haben eine gute Zeit, hahaha, und so weiter. Alles cool und so, ja. Aber der Punkt ist, wenn du wirklich von dem Wasser trinkst, das Jesus dir gibt, dann sagt er, dann wird dieses Wasser, das du trinkst, in dir zu Strömen, die nach außen fließen. Amen. Das heißt, du kannst es nicht mehr zurückhalten. Du trinkst so viel und das Ganze wird zu einem reißenden Strom. Amen. Und als ich mir das so bewusst mache, ich saß jetzt so im Flugzeug und war so leicht so im, ich sag mal so, so in einem meditativen, schläfrigen Delirium oder wie auch immer du das nennen willst. Flugmodus, genau. und hatte so diesen Vers so vor Augen und habe da so ein bisschen so drüber nachgesonnen. Wow, du trinkst ein bisschen Wasser und dann wird es zum Strom. Und dann habe ich mich daran erinnert, erst vor kurzem haben wir so ein Zeugnis bekommen und das habe ich dann rausgesucht hier aus meinen Unterlagen. Vor kurzem, ich hatte es auch mal vorgelesen im Gottesdienst, haben wir so ein Zeugnis bekommen und zwar war das von der Margarita, die hat es uns reingegeben von einer Freundin, mit der sie bei uns im Gottesdienst war, am 14. April, schreibt sie da, aus dem Norden war die zu Besuch und bis dato, schreibt sie da, wuchs sie über die Jahre langsam im Glauben. Auch ihr Mann, beide Ärzte, ja, öffnete sich schließlich für Jesus. Der Mut, anderen von Jesus zu erzählen, fehlte aber beiden. Ja. Und dann heißt es, an dem erwähnten Sonntag sprach Pastor Georg unter anderem über den geistlichen Turbo. Ja, das war die Predigt damals. Diese Predigt brachte den geistlichen Durchbruch, und zwar turbomäßig in ihr. Wach im Geist stieg sie nach dem Gottesdienst in ein Taxi, um zur S-Bahn zu kommen. Diesem Mann, also dem Taxifahrer, erzählte sie übersprudelnd vor Freude von der soeben genossenen Predigt und riet ihm unbedingt mal hinzugehen, um die Gegenwart Gottes zu genießen und das Evangelium von Jesus zu hören. In der S-Bahn sitzend fuhr sie fort, die Gäste dort für den Glauben an Jesus zu begeistern. Das ging sie genauso weiter im ICE nach Hamburg. Sie konnte nicht aufhören, von Jesus zu erzählen, was sie bis dahin öffentlich sich nie getraut hätte. Sie stieß auf keinerlei Widerstand. Die Leute hörten ihr zu, keiner lehnte sie mit komischen oder verspottenen Worten ab und sie kam mit ihnen ins Gespräch. Später dann auf dem Weg nach Hause im Auto überschüttete sie ihren Mann voller Begeisterung mit dem Erlebten. Das ging so weiter bis 1.30 Uhr in der Früh. Am kommenden Wochenende nun fährt sie nach Leipzig, aber absichtlich mit der Bummelbahn, um möglichst vielen Menschen das Evangelium zu erzählen. Verstehen? Die Predigt war der Auslöser für diese krasse geistliche Verwandlung durch den Heiligen Geist. Also ich glaube, dass es nicht in erster Linie die Predigt war, die dieser krasse Auslöser war. Die Predigt war sicher auch gut, aber mit der Predigt, eigentlich beim Hören der Predigt hat sie getrunken. Sie hat etwas getrunken, sie hat einen Becher von diesem Wasser getrunken. Amen. Es wurde durch die Predigt natürlich transportiert. Das passiert immer durch das Wort und den Geist. Ja. Aber sie hat diesen Becher getrunken und dieses Wasser, das sie getrunken hatte, wurde in ihr zu Strömen. Amen. Zu einer Quelle, die sprudelt und sprudelt und sprudelt. Im Taxi, in der S-Bahn, im ICE, im Auto, in der Bummelbahn, wo auch immer. Es sprudelte und sprudelte und sprudelte. Amen. Und ihr Lieben, wir haben es ja Anfang des Jahres, hatten wir es ja davon, dass das Jahr 2024 das Jahr der Offensive ist. Ich glaube, dass Gott uns wirklich in die Offensive führt. Jeder Ort, auf den unsere Füße treten, Gott hat ihn uns gegeben. Er sagt zu Josua, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Amen. Und weißt du, alles, was wir tun müssen, um in diese Stärke und in diesen Mut und in diese Kühnheit und in dieses sprudelnde Leben hineinzukommen, ist, wir müssen einfach nur ein bisschen trinken. Ein bisschen. Verstehst du? Es geht gar nicht darum, du musst gar nicht viel trinken, du musst nur ein bisschen trinken. Jesus hat nicht gesagt, oh, wenn du wochenlang trinkst und irgendwann mal wird es dann aus dir rausfließen, sondern einfach gesagt, hey, du musst einfach nur ein bisschen was von dem trinken, was ich dir zu trinken gebe, und dann wird es in dir eine Quelle und die wird ins ewige Leben fließen und aus deinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen, die nicht mehr zu stoppen sind. Halleluja. Amen. Und ich hatte wirklich so auf dem Herzen, dass wir heute Abend einfach mal alle wirklich ganz bewusst einen solchen Schluck noch zu uns nehmen. Amen. Weil, was auch 2024 ist, ja Psalm 24, auch der Psalm. Ja, und im Psalm 24 heißt es, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und macht die Türen hoch, sodass der König der Herrlichkeit einziehen kann. Amen. Halleluja. Das heißt, es beginnt damit, dass du dich aufmachst für den König der Herrlichkeit, dass du ihn aufnimmst, dass du von ihm trinkst, dass er durch dich durchfließen kann, und er wird in dir diese Quelle sein. Und es wird aus dir hervorfließen. Und die Ströme werden aus dir hervorfließen. Halleluja. Und du kommst in die Offensive und plötzlich, boah, wo du hinkommst, sprudelt es über. Amen. Egal, mit wem du redest. Ja, ich war heute so begeistert über Irina. Wir sind zum Flughafen gefahren in Hamburg. Da ging's schon los. Da waren wir zusammen. Der Taxifahrer war Muslim. Haben wir mit ihm über Jesus geredet. Dann sind wir ins Flugzeug gekommen. Ich saß woanders wie Irina, weil wir zwei verschiedene Tickets hatten. Ich hatte niemanden neben mir. Also habe ich mich auf die Vorbereitung für heute Abend konzentriert. Irina saß neben einem Mann und 1,5 Stunden lang hat sie mit dem über Jesus geredet. Halleluja. Und als ich sie sah, dann als wir uns am Kofferband wieder getroffen haben, dann um den Koffer abzuholen, habe ich nur gesehen, ich wusste ja nicht, mit wem sie zusammen saß, aber ich habe nur gesehen, wie sie sich von ihm verabschiedet hat, und ich wusste schon, was passiert war. Halleluja. Verstehst? Das ist einfach, wenn der Strom fließt. Amen. Wie von euch wollen wirklich in dieser geistlichen Offensive sein? Wie von euch wollen wirklich, dass Ströme lebendigen Wassers von ihnen ausgehen? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Jesus hat es uns so einfach gemacht. So einfach. Er hat gesagt, hey, nur einen Schluck trinken von dem Wasser, das ich euch gebe. Und ich werde bewirken. Verstehst du? Das kannst du nicht im Natürlichen aus einem Schluck Wasser einen Strom machen. Das kann nur Jesus. Amen. Aber das ist das übernatürliche Wasser, das er für uns hat. Es ist ein Wasser, das zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben quillt. Ein Wasser, das zu strömen wird in dir. Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, in diesem Bewusstsein heute zu trinken? Ja, auf die absolute Gefahr hin, dass du nachher anders bist. Verstehst du, dass du anders lebst? Ja, also diese Frau, von der Margarita geschrieben hat, die hat danach anders gelebt. Davor war sie zurückhaltend und dann hat sie hier einen Schluck getrunken. Sie war sich vielleicht gar nicht so genau bewusst, was passiert ist, aber sie hat getrunken und dann, bumm, ging's los. Halleluja. Wie von euch wollen so sein? Nur dann trinkst du heute Abend. Weil wenn du das nicht willst, dann trink nicht. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt gut fühlst, sondern es geht darum, dass du etwas aufnimmst, eine Substanz, wow, die dich in die Offensive bringt. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du es uns so einfach gemacht hast. Und Herr, Jesus, wir danken dir. Du hast es gesagt, du gibst uns ein Wasser, das in uns, wenn wir nur einen Schluck davon trinken, in uns zu einer Quelle wird, die quillt, die strömt, die fließt und die nicht mehr zu stoppen ist, Herr. Und heute Abend, Herr, sind wir entschieden, wir nehmen einen kräftigen Schluck. Ein kräftiger Schluck genügt, damit es ins ewige Leben quillt. Halleluja. Und dass du von hier weggehst und du bist in der Offensive, in der geistlichen Offensive, und die Ströme fließen aus dir heraus und du bist stark und mutig und du erschrickst nicht, fürchtest dich nicht, und du nutzt die Gelegenheiten, die kommen, und du nutzt die Gespräche, die kommen, um dieses Wasser fließen zu lassen, um überzuströmen, wo auch immer du bist, an deiner Arbeit, in der S-Bahn, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer du bist. Die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei in Jesu Namen. Halleluja. Es ist die Zeit der Offensive. Die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei. Sag mal, die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei. Halleluja. Und jetzt sag mal noch was. Ich trinke einen kräftigen Schluck von dem Wasser, Jesus, das du mir gibst. Gerade jetzt. Und jetzt tu es. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt danken wir dir, Heiliger Geist, dass du in uns dieses Wunderwerk tust, Herr. Halleluja. Und dass dieses Wasser in uns zu einer Quelle wird, Herr, die ewig quillt. Halleluja. Die nicht mehr aufhört zu sprudeln, zu strömen wird, die nicht mehr aufhören zu fließen, übersprudeln. Danke, Herr, dass es rausgeht und rausgeht und rausgeht und rausgeht. Die gute Botschaft, Jesus geht raus von uns zu den Menschen und dabei wird es nicht weniger, sondern es wird einfach immer stärker. Halleluja. Es sprudelt immer mehr. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh ja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass es keine zurückhaltenden, ängstlichen, schüchternen Söhne gibt, Herr. Halleluja. Sondern nur Überfließer. Überfließer. Sprudelige Überfließer. Oh, Ströme lebendigen Wassers fließen aus unserem Innern, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Nicht nur bei evangelistischen Einsätzen, sondern jeden Tag übersprudeln. Halleluja. Im Alltag, Herr, übersprudeln von diesem lebendigen Wasser, Herr. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Puh. Shabba. Jetzt hast du es getrunken. Auch du über Livestream. Du hast es getrunken. Jetzt bin ich gespannt auf die Zeugnisse. Was Jesus alles tut. Halleluja. Nicht jeder wird sich bekehren, nur dass du es schon mal vom Vorfeld weißt. Nicht jeder wird sich automatisch bekehren, aber du kannst das Evangelium weitergeben. Halleluja. Und es werden sich viele bekehren. Amen. Viele. Immer mehr, immer mehr. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus, Herr, für das Jahr der Offensive, Herr. Danke, Jesus, Herr, für die Offensive, in der deine Söhne und deine Töchter sind, Herr. Jeder einzelne von uns. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Möchte jemand von euch spontan ein Zeugnis geben, wo er gerade vielleicht in den letzten Tagen erlebt hat, wie diese Ströme geflossen sind? Amen. Evi, ja. Ich habe heute was erlebt. Ich habe eine Schwester getroffen bei der Bäckerei. Ich habe eine Weckli gekauft. Sie hat einen kleinen sauren Sprudel gekauft. Da sind wir noch nachgesessen. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt feiern wir Abendmahl miteinander. Dann haben wir mit dem Sprudel Abendmahl gefeiert und mit dem Weckle, wo ich einkauft habe. Und das war auch ein Sprudel. Amen. Das war auch sprudelnd, ja. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Super. Will noch jemand was erzählen? Ja, Christoph. Ja, ich habe eine Frau im Fitnesscenter angesprochen und vorher habe ich gefragt, Herr, zeigst du mir was über die? Und dann habe ich ein Mädchen gesehen in einem Kamillenfeld. In einem Kamillenfeld. Ein Mädchen, was so durch die Kamillen geht und sich an dem Duft freut und an den Blumen. Und dann habe ich sie angesprochen und gesagt, darf ich Ihnen kurz was sagen über Gott? Und ich habe gesagt, ich habe Gott gefragt, ob er was, dass er etwas zeigt, dass er mir etwas zeigt über sie. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sagt Ihnen das was, ein Kamillenfeld oder sowas, ein Mädchen in einem Kamillenfeld? Und da sagt sie zuerst, nee, das sagt mir jetzt eigentlich nichts. Aber doch, stopp, ich trinke so gern Kamillentee. Ja, wisst ihr, das hat mir jetzt Gott gezeigt. Und vorher hat sie auch noch gefragt, ja, was hat er denn gesagt? Und zuerst habe ich gesagt, ja, Gott liebt sie, er kennt sie, das hat er mir auch noch gesagt. Und das dann mit dem Kamillentee. Und dann hatte ich auch ein sehr gutes Gespräch mit ihr, also im Fitnesszentrum. Und sie hat sich dann bedankt nachher. Und so konnte ich es dann auch weitergeben, die gute Nachricht. Und auch diese Ermutigung hier, ja, dass wir Gott fragen und so prophetisch dann unterwegs sind, ist echt gut. Amen. Halleluja. Ja, preist den Herrn. Halleluja. Möchte noch jemand ein Zeugnis erzählen, was Jesus in letzter Zeit getan hat? Halleluja. Ja, was ist bei dir passiert? Ja, also ich war heute gerade auf einer Wanderung bei meinem Jüngsten in der Klasse. Wir haben Rösslewanderung gemacht und da waren einige Eltern dann dabei und auch die Klassenlehrerin. Und es ist tatsächlich bei es waren 5 Eltern dabei. Und bei 4, es ist tatsächlich immer wieder passiert, dass das Thema auf Jesus kam und auf meinen Glauben. Und es haben mich die Klassenlehrerin und auch die 2 von den anderen Frauen, von den Eltern, von den Müttern, darauf angesprochen dann, ja, sie würden gerne das Gespräch weiterführen, weil wir dann doch immer wieder mit den Kindern zu tun hatten und mit anderen Sachen. Und ich habe gemerkt, dass da was im Kommen ist. Ja. Halleluja. Super. Preis den Herrn. Und ich sage dir, heute Abend hast du einen Schluck genommen und jetzt wird es noch stärker und noch offensiver. Amen. Und ich bin gespannt auf die Zeugnisse, die hervorkommen, wenn die Ströme fließen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Und auch bei euch über Livestream, schreibt uns einfach Zeugnisse, was Jesus tut, was ihr erlebt mit ihm, wenn ihr das Evangelium weitergebt, die gute Nachricht weitergebt. Es ist das Jahr der Offensive. Wir lassen den König der Herrlichkeit einziehen, wir trinken von ihm und dann geht's raus. Halleluja. Preis den Herrn.